die Nacht ist jung wie wir. Und ich will mehr von dir. Denn du bist alles, was ich brauch. Die Nacht ist jung wie wir. Da kann noch viel passieren. Ich bin verliebt in dich. Und das total. Die Party ist zu Ende und alle gingen heim. Nur wir zwei sind geblieben, das kann kein Zufall sein. Wir kriegen voneinander ganz einfach nicht genug. So Haut an Haut zu träumen, tut unwahrscheinlich gut. Die Nacht ist jung wie wir. Und ich will mehr von dir. Denn du bist alles, was ich brauch. Die Nacht ist jung wie wir. Da kann noch viel passieren. Ich bin verliebt in dich. Und das total. Wir sind zu weit gegangen, es führt kein Weg zurück. Denn irgendwas ist stärker in diesem Augenblick. Wir wollen uns nicht wehren, das hätte keinen Sinn. Genießen wir die Stunde, bevor der Tag beginnt. Die Nacht ist jung wie wir. Und ich will mehr von dir. Denn du bist alles, was ich brauch. Die Nacht ist jung wie wir. Da kann noch viel passieren. Ich bin verliebt in dich. Und das total. Die Nacht ist jung wie wir, da kann noch viel passieren. Ich bin verliebt in dich.